Es geschah aber, dass sie in Ikonium zusammen in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden sowohl als auch von Griechen gläubig wurden. Die Juden aber, die sich nicht anschlossen, reizten und erbitterten die Heiden gegen die Brüder. So verweilten sie längere Zeit in offenem Auftreten für den Herrn, der sein Zeugnis gab für das Wort seiner Gnade, indem er Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Die Bevölkerung der Stadt aber spaltete sich, und die einen hielten es mit den Juden, die anderen aber mit den Aposteln. Wie aber die Heiden und die Juden mit ihren Oberen den Anlauf nahmen, sie zu misshandeln und zu steinigen, flohen sie, da sie es merkten, in die Städte von Lykaonia, Lystra und Derbe, und die Umgegend. Und daselbst lebten sie der Verkündigung der frohen Botschaft. Und in Lystra saß ein Mann, der ohne Kraft in den Füßen war, lahm von Mutterleib her, er hatte nie gehen können. Dieser hörte der Rede des Paulus zu, der aber blickte ihn an, und da er sah, dass er Glauben für seine Herstellung hatte, sprach er mit lauter Stimme, stehe aufrecht hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging herum. Die Massen aber, da sie sahen, was Paulus getan hatte, riefen sie auf Lykaonisch laut, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgestiegen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er der Wortführer war. Und der Priester des Zeus vor der Stadt brachte Stiere und Kränze zur Vorhalle und schickte sich samt den Massen an zu opfern. Da es aber die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen unter das Volk und riefen, Männer, was macht ihr da? Auch wir sind Menschen, schwach wie ihr, und bringen euch die frohe Botschaft, euch zu bekehren von diesen Nichtigen zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was darinnen ist, gemacht hat, der in den vergangenen Zeitaltern alle Völker ließ ihre Wege wandeln. Doch hat er sich nicht unbezeugt gelassen als Wohltäter, da er euch vom Himmel Regengüsse gab und fruchtbare Zeiten, und erfüllte eure Herzen mit Nahrung und Freude. Und indem sie so sprachen, gelang es ihnen mit Mühe die Massen zu beschwichtigen, dass sie ihnen nicht opferten. Es kamen aber Juden herbei von Antiochia und Ikonium, und gewannen die Massen, warfen den Paulus mit Steinen und schleiften ihn zur Stadt hinaus, in der Meinung er sei tot. Da aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Und am folgenden Tage zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Und sie verkündeten dieser Stadt die frohe Botschaft, und nachdem sie zahlreiche Jünger gewonnen, kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonium und Antiochia, und befestigten die Seelen der Jünger, indem sie ihnen zusprachen, im Glauben zu beharren, und dass wir durch viele Drangsal müssen in das Reich Gottes eingehen. Sie wählten ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste und stellten dieselben mit Beten unter Fasten dem Herrn dar, an welchen sie Glauben gelernt hatten. Und nachdem sie Pisidia durchzogen, gingen sie nach Pamphylia. Und nachdem sie das Wort in Perge verkündet hatten, gingen sie hinab nach Attalia, und von da schifften sie nach Antiochia, von woher sie der Gnade Gottes waren anvertraut worden zu dem Werke, das sie vollbracht. Nach ihrer Ankunft aber beriefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten, wie viel Gott mit ihnen getan und wie er den Heiden eine Glaubenstüre geöffnet. Sie verweilten aber eine geraume Zeit bei den Jüngern.